Ohne Lösung der Judenfrage keine Erlösung der Menschheit. Die Pimpfe des Jungvolks sind stolz auf ihre schwarze Uniform. Wir sind die richtigen Hitlermänner, so sagen die Pimpfe. Wenn auch das mit den Männern nicht ganz stimmt, in einem haben sie doch recht. Die Pimpfe sind dem Führer treu auf Leben und Tod. Die Pimpfe sind manchmal auch ein bisschen vorlaut. Wenn sie zum Beispiel einen Hitlerjungen sehen, dann sagen sie, ach was, der ist doch schon viel zu alt. So sagen die Pimpfe. Aber natürlich ist das keineswegs bös gemeint. Nein, im Gegenteil. Wenn es darauf ankommt, dann halten die Pimpfe und Hitlerjungen zusammen wie Stahl und Eisen. Ein Beispiel. Die Pimpfe Konrad und Anton sind die besten Freunde des Hitlerjungen Erich. Und das hat auch seinen Grund. Der Hitlerjunge Erich hat nämlich schon viel in seinem Leben gesehen. Schon zweimal war er beim Reichsparteitag in Nürnberg. Einmal war er auch in der Hauptstadt der Bewegung in München. Und er kann so schön von seinen Erlebnissen erzählen. Die beiden Pimpfe hören ihm gerne zu und freuen sich jedes Mal, wenn der Erich zu ihnen kommt. Auch heute sind die drei wieder beisammen und gehen miteinander durch die Straßen der Stadt. Der Hitlerjunge Erich erzählt, gespannt hören die Pimpfe zu. Passt auf, Kameraden, ich war voriges Jahr am 9. November in München und ich konnte den denkwürdigen Marsch der alten Kämpfer zu Ehren der Gefallenen an der Feldherrnhalle miterleben. Es war ergreifend. Inmitten seiner Getreuen marschierte der Führer. Sein Gesicht war ganz ernst. Er dachte an seine Kameraden, die damals ihre Treue mit dem Blute besiegelt hatten. Neben dem Führer marschierte Generalfeldmarschall Hermann Göring, der damals an der Feldherrnhalle schwer verwundet worden war. Und weiter sah ich die Reichsminister Dr. Goebbels, Frick, Rust, sah die Reichsleiter Rosenberg, Ammann, Schwarz, unseren Reichsjugendführer Schirach und viele andere alte Kämpfer. Vor dem Führer wurde die Blutfahne getragen, die damals am 9. November 1923 ihre Weihe erhalten hatte. Und vor der Blutfahne marschierte ein Mann, der 1923 auch ganz vorne mit dabei war, Julius Streicher. »Ja, den kennen wir alle«, ruft der Pimpf Konrad. »Der ist der Feind der Juden und deswegen hassen ihn die Juden.« »Da hast du recht«, sagt der Hitlerjunge. »Die Juden hassen und beschimpfen nur die, die sie am meisten fürchten. Und den Streicher fürchten sie.« Der Pimpf Anton hatte bisher noch gar nichts gesagt. Plötzlich bleibt er stehen, dann packt er seine beiden Freunde am Arm und zieht sie mit sich fort. Vor einer Anschlagsäule machen sie Halt. Sie lesen ein großes Plakat. Es lautet: »Julius Streicher spricht in der Volkshalle über »Die Juden sind unser Unglück«. »Da gehen wir hin«, jubelt Konrad. »Ihn wollte ich ja schon lange einmal sprechen hören.« »Ich hab ihn schon einmal gehört in einer Versammlung vor 2 Jahren«, sagt Erich. »Erzähl uns doch«, bitten die beiden Pimpfe. Der Hitlerjunge erzählt. Die Versammlung war überfüllt. Viele Tausende von Menschen waren da. Zuerst sprach der Streicher von seinen Erlebnissen in den Kampfjahren und von den gewaltigen Leistungen des Hitlerreiches. Dann kam er auf die Judenfrage zu sprechen. Was er erzählte, war so klar und einfach, dass sogar wir Buben ihn verstehen konnten. Immer wieder brachte er Beispiele aus dem Leben. Einmal sprach er ganz lustig und machte Witze, dass wir alle lachen mussten. Dann aber sprach er wieder tief ernst und es war so still im Saal, dass man eine Nadel hätte fallen hören. Er sprach von den Juden und ihren schauerlichen Verbrechen. Er sprach von der großen Gefahr, die das Judentum für die ganze Welt bedeutet. Ohne Lösung der Judenfrage keine Erlösung der Menschheit. So rief er uns zu. Wir alle verstanden ihn. Und als er am Schluss das Sieg Heil auf den Führer ausbrachte, da jubelten wir ihm in riesiger Begeisterung zu. 2 Stunden hat Streicher damals gesprochen. Uns aber war es, als wären es nur wenige Minuten gewesen. Ja, meine lieben Freunde, an diese Kundgebung werde ich immer denken und ich werde auch nicht den Sprechchor vergessen, den wir am Schlusse der Versammlung gehört haben. Von Deutschland aus, das Hitler schuf, geht in die ganze Welt der Ruf, befreit euch von des Judenhand und rettet Volk und Vaterland. Die Welt erwacht in Judas Ketten, sie weiß, nur Deutschland kann sie retten. An deutschem Sinn und deutschen Wesen wird noch die ganze Welt genesen. Ende.